Noch ein weiterer Punkt. Das animistische Denken hilft zu verstehen, warum zumindest manche Menschen mit einem Handicap eine besondere Behandlung erfahren haben. Zugegeben, es kann sich immer schlicht um besonders geschätzte Mitglieder der Gruppen handeln. Doch dann hätten sie eben eher keine besondere Bestattung erhalten, weil das ja die Regel war für geschätzte Gruppenmitglieder. Entscheidender ist die animistische Logik, die hier aktiv wird. Körperliche Behinderungen, Anomalien oder Unfälle werden nicht als zufällige Launen der Natur gewertet und schon gar nicht der Diabetes der Mutter zugeschrieben, so eine Vermutung im Fall von Sungir und Dolny Vestunice. Nein, es steckte immer ein Akteur dahinter, war man mit dem Produkt einer sozialen Aktion konfrontiert. Ein Denken, das heute noch verbreitet ist. Schicksalsschläge, körperliche oder welcher Art auch immer, gehen mit der intuitiven Frage einher, warum ich? Womit habe ich das verdient? Oft fängt dann die Schuldsuche an. Und je nach kultureller Prägung kommen böser Blick oder dunkle Magie, aber auch nichtmenschliche Akteure, Geister, Ahnen, Dämonen, Götter, ins Spiel. Es kann sich bei körperlichen Auffälligkeiten um Auszeichnungen oder Bestrafungen handeln. Dass man mit Menschen, die gezeichnet sind, vorsichtig umgehen sollte, liegt auf der Hand. Da sind Dritte im Spiel, die nicht unbedingt Gutes im Schilde führen. Da lohnt es sich, gehörigen Aufwand zu betreiben. Eventuell geht es also bei reichen Bestattungen darum, eine Schuld abzutragen oder das Individuum so auszustatten, dass sein Geist das in der Anderswelt selbst erledigen kann. Denkbar ist auch, dass die Hinterbliebenen sich deshalb nicht trauen, körperlich ausgezeichnete Leichname wieder in den normalen Kreislauf einzuspeisen.